Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Der Rundfunk Sputnik, die Internetzeitschrift Rimchichi und die Internet-Homepage Patrioti Moskva von Russland, die lautische Zeitung Vientiane Times, die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands vor Ort Anleitungen und die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Zuzi-ideologischen Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für die Freundschaft und die Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Hauptsitz in Nigeria teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un die neu errichtete Fabrik für odontologische Sanitätsartikel besuchte. Die nepalesische Zeitung APAN und die Internet-Homepages der nepalesischen Zuzi-Ideologie und Songun-Politik-Studentengesellschaft der Journalisten und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft berichteten, dass sich Kim Jong-un den Testschuss der von der Akademie für Landesverteidigung neu entwickelten Bodenseeflügelraketen neuen Tipps ansah.